최룡해, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des Sitka der Partei der Arbeit Koreas und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea, besuchte die Jugendarbeitsgruppe des genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetriebes Sangso in der Stadt Anzu, Bezirk Südpyongan. Er machte einen Rundgang durch die Felder, die die Jugendarbeitsgruppe bewirtschaftet, ihr Lager der Ackergeräte, ihre Viehställe und ihr Lebenszimmer und betonte dabei, dass sie die unsterblichen Verdienste von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il, die die Fackel der Bewegung der landwirtschaftlichen Jugendarbeitsgruppen angezündet und diese Schritt für Schritt geleitet hatten, weiter glorifizieren soll. Danach war Chaeryong-hae in der Jugendfabrik für Sportgeräte Anzu und wies daraufhin die politische Arbeit der Parteiorganisationen für die Steigerung der Produktion verschiedener Sportgeräte zu intensivieren.